Wer bist du? Wer ich bin? Wer bist du? Ich bin der Sinn deines Lebens. Ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der sich je um dich gekümmert hat. Ich bin jeden verdammten Augenblick das Wichtigste in deinem Leben. Wer ich bin? Ich bin der Sinn des Lebens. Ich bin jeden verdammten Augenblick das Wichtigste in deinem Leben. Nein, so ist es nicht. Wer ich bin? Wer bist du? Ich bin der Sinn des Lebens. Ich bin jeden verdammten Augenblick das Wichtigste in deinem Leben. Nein, so ist es nicht.